wenn die Einhaltung eines Gelübdes ganz oder teilweise sehr schwer möglich wäre, was müsste man dann tun? Man kann den eigenen Bischof oder den obersten Hirten, so es einen gibt, je nach der Art des Gelübdes um Umwandlung oder um Dispens bitten. Die normale private Gelübde kann jeder Priester am Kodex, es muss hier vor allem Kodex sein, weil nur vom Bischof und vom Papst spricht. Aber nach dem Kodex wenigstens kann jeder Priester von privaten Gelübden dispensieren oder normalerweise sie umwandeln, wenn irgendein Problem auftritt, eine Unmöglichkeit oder was weiß ich.